Pass auf, bevor wir offiziell aufzeichnen. Ich zeichne zwar schon auf gerade, aber das schneide ich am Anfang nachher weg. Ich habe Folgendes vor. Ich möchte gerne jetzt eben eine Aufzeichnung machen. Stammtisch, bla bla bla, brauchen wir uns vorher nicht absprechen. Das machen wir aus der Hüfte. Das Ding können wir dann nehmen und bei Facebook und wo auch immer überall verlinken, per Twitter verteilen. Das wir jetzt auch regelmäßig mit Hashtag Rede das Ding twittern, damit wir zumindest den Kanal nutzen. Ob das dann mehr bringt oder nicht, können wir nicht wissen. Aber vielleicht erreicht es den einen oder anderen. Gut, dann legen wir einfach mal los. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bei den Piraten unter dem Nick Extra Tobi bekannt. Und ich spreche jetzt mit meinem Pressesprecherkollegen Sigi Kerkhoff. Sigi hat da was in Rede angeleiert. Erzähl doch mal eben. Ja, mein Name ist Sigi Kerkhoff, junges Piratenmitglied der Piratenpartei im Kreis Borken. Ich habe mit meinen Freunden die Idee gehabt, die aus den Gesprächen mit Reda Bürger entstanden ist, einen Bürgerstammtisch der Piratenpartei ins Leben zu rufen. Und dazu möchte ich natürlich möglichst viele Leute einladen. Die Einladung ist nicht nur gerichtet an Piratenmitglieder, sondern insbesondere auch an nicht organisierte und bisher noch nicht parteigebundene Leute, die einfach mal ein bisschen in die Kommunalpolitik reinriechen wollen oder einfach mal ihre persönlichen Interessen, Themen, Bedürfnisse an den Mann bringen wollen. Wie ist das denn, wenn man dann zu so einer Versammlung kommt und gar kein Parteimitglied ist, dann werden die Türen abgeschlossen, Leute dürfen erst wieder gehen, wenn sie einen Mitgliedsantrag unterschrieben haben. So war das doch, oder? Das gibt es garantiert bei der Piratenpartei nicht. Die Piratenpartei ist eine Mitmachpartei, da dürfen alle mitmachen und sollen auch alle mitmachen. Und da wir Piraten, die dann natürlich auch da sind, die ganze Geschichte in der Hand nehmen, liegt einfach daran, dass in Richtung Transparenz und Bürgerbeteiligung andere Parteien sich einfach ein bisschen zurückhalten. Und von daher ist insbesondere wirklich jeder, der nicht irgendwo in irgendwelchen Vereinen, Verbänden organisiert ist, eingeladen, sich an diesem Stammtisch zu beteiligen. Ich denke eben, das ist wichtig, dass wir das sagen. Also man kann einen Piratenstammtisch ja eben einfach besuchen und man kann sich hinsetzen und zuhören. Man kann sich auch beteiligen. Es wird niemand, das ist an keinerlei Erwartung geknüpft. Und wenn jemand Mitglied werden möchte, dann muss er das tatsächlich selber aktiv machen. Der wird nicht gegängelt. Und sich einbringen setzt auch nicht voraus, dass man Parteimitglied sein muss. Ich glaube, das ist ein bisschen anders als bei anderen Parteien. Deswegen müssen wir das ja mal ganz besonders betonen. Wir freuen uns einfach nur, wenn viele kommen und sich informieren. Und informieren hilft auch dann, selbst wenn man uns gar nicht wählt. Also erstmal das sowieso. Und insbesondere auf kommunalpolitischer Basis, denke ich mal, ist es einfach wichtig, dass man sich vielleicht für seine Stadt, auch vielleicht für seine eigenen Interessen einsetzt, damit aus vielen einzelnen Interessen vielleicht auch mal Aktionen werden, die dann auch entsprechend Wirkung zeigen und etwas ins Leben rufen können. Und dazu sind nicht nur Piraten aufgefordert, sondern jeder, der in seiner Stadt was verändern möchte. Ja, wir haben uns ja schon so ein paar kommunalpolitische Themen rausgesucht, die uns so wichtig sind. Das liegt aber natürlich immer daran, dass was einen persönlich betrifft, das kommt natürlich zuerst aufs Tablett. Und wir wollen ja keine Politik machen für die Piraten, die in der Partei sind, sondern wir wollen ja Politik machen für alle aus dem Kreis Borken und in diesem besonderen Fall aus Rede und Umgebung. Und deswegen brauchen wir natürlich auch den Bürger, der sich einbringt und sagt, hör mal, das ein oder andere, da könnte man vielleicht mal was aufgreifen. Also meine persönliche Meinung ist, dass es ganz, ganz viele Bereiche gibt, die von den etablierten Parteien nicht abgedeckt werden. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man sich da sehr schnell im eigenen Saft bewegt und auch teilweise Politik an den Bürgern vorbeimacht. Und hier gibt es nun mal halt eine Möglichkeit, wo sich Bürger parteilos zusammenschließen können, zusammen ihre Meinung kundtun können und man die dann eben auch an die Politik richten kann. Und ich denke mal, das ist insbesondere bei der Piratenpartei eine Möglichkeit, mit der Politik in den Dialog zu treten. Okay. Wie ist das denn? Haben wir denn an dem Abend was Besonderes auf der Tagesordnung stehen oder ist das einfach erstmal ein lockeres Treffen so zum Kennenlernen? Also grundsätzlich ist das erstmal ein lockeres Treffen. Wir werden an dem Abend bei entsprechendem Interesse werden wir Themen sammeln, wo dann die Versammlung oder der Stammtisch darüber beschließt, in welcher Reihenfolge das abgearbeitet werden kann. Das können ganz konkrete Probleme in Rede sein. Wir haben zurzeit einige Probleme, die man da diskutieren kann. Dann können bei weiteren Veranstaltungen dazu Fachleute eingeladen werden. Es kann also ein ganz lockeres, informelles Gespräch sein, indem man sich informiert, zuhört und Anregungen gibt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu was ganz Wichtigem, dass wir nämlich jetzt ankündigen, wann und wo das stattfinden soll. Ja, die Veranstaltung findet statt in Rehde im Ortsteil Krechting. Dort gibt es das Hotel und Restaurant zur Alten Post Elbers und das ist am 18. September um 19.30 Uhr. Ja, und wer sich noch weiter informieren möchte, die Piratenpartei Kreis Borken und damit auch Rehde hat ja auch natürlich eine Internetseite, wie sich das gehört, www.piratenpartei-kreisborken.de. Sigi, ich würde sagen, ich danke dir für das kurze Gespräch und dann stellen wir das gleich online, damit wir möglichst viele informieren können. Ja, alles klar, danke. Tschüss. Okay, Tobi, tschüss.